einfach gehst du mir auf den Sack. Katja, wenn ich dich sehe, dann wirst du gepackt. Du brauchst auch deine Freunde holen, denn ich werde euch alle den Arsch versohlen. Katja Krasavitsch! Ich mache das Leib in dir den Kopf ab. Und das Leben schneid ich dir das Bein ab. Du brauchst dich nicht verwundern, wenn eins einmal ein Messer in dir steckt. Wir stehen ganz auf einmal vor deiner Haustür und ballern dir den Schädel weg. Den Schädel weg. Kein Ort kann dich je beschützen, denn wir finden dein Versteck. Wir finden dein Versteck. Du bist ganz dran. Dein Spaß ist nur dabei. Und unser Glück ist an. Du hast Deutschland.